Nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. Und nicht du hast geworfen, als du geworfen hast, sondern Allah hat geworfen. Und damit er die Gläubigen einer schönen Prüfung von ihm unterziehe. Gewiss, Allah ist allhörend und allwissend.